Kapitel 2. Nach meinem 17. Geburtstag beschlossen meine Eltern, dass ich Student an der Universität Ingolstadt werden sollte. Ich hatte bis dahin die Genfer Schulen besucht, aber mein Vater hielt es zum Abschluss meiner Erziehung für unentbehrlich, dass ich mich mit anderen Gepflogenheiten als denen meiner engeren Heimat vertraut machte. Meine Abreise wurde daher für einen frühen Zeitpunkt festgelegt. Aber ehe der bestimmte Tag anbrach, ereignete sich das erste Missgeschick meines Lebens. Es war wie ein Omen meines künftigen Elends. Elisabeth erkrankte leicht an Scharlach. Während sie ans Bett gefesselt war, hatte man meine Mutter mit zahlreichen Argumenten zu überzeugen versucht, wegen der Ansteckungsgefahr von ihrer Pflege Abstand zu nehmen. Anfangs hatte sie unseren dringenden Bitten nachgegeben. Als sie aber hörte, dass sich ihr Liebling erholte, konnte sie sich nicht länger von ihr fernhalten und betrat das Krankenzimmer lange bevor die Infektionsgefahr vorüber war. Die Folgen dieser Unvorsichtigkeit wurden ihr zum Verhängnis. Am dritten Tage erkrankte meine Mutter schwer. Ein böses Fieber überfiel sie, und die bedenkliche Miene des behandelnden Arztes ließen uns das Schlimmste befürchten. Ihr Zustand verschlechterte sich, jede Hoffnung schwand. Aber wenn auch die Krankheit ihren Körper besiegte, so bewahrte diese bewundernswerte Frau noch auf dem Totenbett ihre Charakterstärke und Herzensgüte. Sie fügte unsere Hände zusammen und sprach: »Meine Kinder, meine feste Zuversicht für euer künftiges Glück lag in dem Gedanken an eure Verbindung. Diese Aussicht wird nun der Trost eures Vaters sein. Elisabeth, meine Liebe, du musst nun an meiner Stelle für die jüngeren Vettern sorgen. Es schmerzt mich, dass ich von euch gehen muss, die ihr mich glücklich gemacht und geliebt habt. Aber ich will nicht grollen, sondern versuchen, mich dem Tode ruhigen Herzens zu fügen und meine Zuversicht darauf zu bauen, euch in einer besseren Welt wiederzusehen.« Sie starb friedlich, und sogar im Tode blieben ihre Züge voller Liebe. Ich vermag nicht, die Gefühle derer zu beschreiben, deren liebste Bande für immer zerrissen waren, die Verlassenheit, welche unsere Seele erfasste, und die Verzweiflung, die sich auf den Gesichtern aller spiegelte. Es braucht so lange, ehe das Herz sich davon überzeugt, dass sie, die wir täglich um uns sahen, deren Leben ein Teil unseres eigenen Lebens war, nunmehr für immer von uns gegangen ist, dass der Glanz des geliebten Auges verloschen, der Klang der so vertrauten und liebenden Stimme verstummt ist, um nie wieder gehört zu werden. Dies sind die stumpfen Empfindungen der ersten Tage. Aber wenn mit der Zeit die Wirklichkeit des Verlustes deutlich wird, dann erst beginnt die eigentliche Bitterkeit des Schmerzes. Doch wem hat jene knöcherne Hand nicht irgendeinen lieben Menschen aus seiner Nähe entrissen? Und warum soll ich einen Kummer beschreiben, den alle empfunden haben und zu empfinden verurteilt sind? Später kommt der Augenblick, da der Schmerz eher eine Gnade als eine Notwendigkeit wird, und das Lächeln auf den Lippen wird, obgleich es eine Entweihung scheinen könne, nicht verbannt. Meine Mutter war tot, aber es gab noch Pflichten für uns zu erfüllen. Wir mussten unseren Lebensweg mit den übrigen fortsetzen und lernten uns glücklich zu schätzen, solange einer verblieb, den der unerbittliche Berauber nicht ergriffen hatte. Meine Reise nach Ingolstadt, die durch den Tod meiner Mutter aufgeschoben war, wurde nun erneut festgesetzt. Mein Vater gewährte mir eine Frist von einigen Wochen, um mich auf den Abschied vorzubereiten. Diese Zeit war sehr traurig. Der schmerzliche Verlust, meine eilige Abreise bedrückten alle, die mir lieb waren. Es gelang Elisabeth jedoch, uns dieser trübsinnigen Stimmung zu entreißen. Seit dem Tode ihrer Tante hatte ihr Charakter überhaupt an Festigkeit und Stärke gewonnen. Sie hatte sich vorgenommen, ihre Pflichten mit der größten Genauigkeit zu erfüllen, und sie erkannte, dass die höchste Pflicht, Onkel und Vettern glücklich zu machen, ihr zugefallen war. Sie tröstete mich, heiterte meinen Vater auf, unterwies meine Brüder, und ich habe sie nie so bezaubernd erlebt wie zu jener Zeit, als sie völlig selbstlos sich ständig bemühte, zu dem Glück der anderen beizutragen. Der Tag meiner Abreise kam schließlich heran. Ich hatte von allen meinen Freunden Abschied genommen, außer von Clerval, der den Abend mit uns verbrachte. Er beklagte sich bitter, dass es ihm nicht vergönnt war, mich zu begleiten, aber sein Vater ließ sich nicht zu einer Trennung überreden, da er beabsichtigte, ihn zu seinem Geschäftspartner zu machen, Seine Lieblingstheorie war, dass Lernen für das tägliche Leben überflüssig sei und dass man ohne Latein auch ein tüchtiger Kaufmann werden könne. Henri dagegen war der Meinung, dass ein Mensch ein sehr guter Kaufmann sein und dennoch einen fein gebildeten Verstand besitzen könne. Wir blieben lange auf, hörten seine Klagen an und schmiedeten viele kleine Pläne für die Zukunft. Früh, am nächsten Morgen, fuhr ich ab. Tränen strömten über Elisabeths Wangen, tief empfand sie den Schmerz unserer Trennung, und der Gedanke machte sie unglücklich, dass die gleiche Reise bereits vor 3 Monaten hätte stattfinden sollen, als meine Mutter noch am Leben war. Ich warf mich in die Chaise, die mich nach Ingolstadt bringen sollte, und gab mich den trübseligsten Gedanken hin. Immer war ich von liebenswürdigen Gefährten umgeben gewesen. Wir alle hatten fortwährend das Bestreben gehabt, uns gegenseitig Freude zu bereiten. Nun war ich allein. Auf der Universität, zu der ich fuhr, musste ich meine eigenen Freunde suchen, mein eigener Beschützer sein. Bisher war mein Leben auffallend zurückgezogen und häuslich gewesen. Dies hatte mich mit unüberwindlicher Abneigung gegen neue Gesichter erfüllt. Ich liebte meine Brüder, Elisabeth und Clerval, aber mir graute vor der Gesellschaft von Fremden. Solcher Art waren meine Überlegungen, als ich meine Reise antrat. Aber allmählich erwachten meine Lebensgeister, und ich gab mich den fröhlichsten Hoffnungen hin. Ich war von dem glühenden Wunsch beseelt zu lernen. Oft war es mir daheim hart erschienen, meine Jugend für immer nur an ein und demselben Fleck verbringen zu müssen. Immer hatte ich mich danach gesehnt, in die Welt hinauszugehen und meinen Platz unter den anderen Menschen auszufüllen. Nun wurden meine Wünsche erfüllt, und es wäre wirklich töricht gewesen, dies zu bereuen. Die Reise war lang und anstrengend. Endlich erblickte ich die hohen weißen Türme der Stadt. Ich stieg aus, wurde zu meinem einsamen Zimmer gebracht und durfte den Abend verbringen, so wie es mir gefiel. Am nächsten Morgen überreichte ich meine Empfehlungsbriefe und stattete einigen der Hauptprofessoren einen Höflichkeitsbesuch ab. Unter anderem besuchte ich Herrn Krempe, Professor der Physik. Er empfing mich sehr höflich und stellte mir einige Fragen bezüglich meiner Fortschritte in den verschiedenen, zur Physik gehörenden naturwissenschaftlichen Zweigen. Mit klopfendem Herzen erwähnte ich die einzigen Autoren, die ich jemals über diese Gebiete gelesen hatte. Der Professor starrte mich an. »Ist es möglich«, sagte er, »dass Sie tatsächlich Ihre Zeit auf das Studium von solchem Unsinn verwandt haben?« Ich bejahte. »Jede Minute«, rief Herr Krempe leidenschaftlich aus, »jeder Augenblick, den Sie auf diese Bücher verschwendet haben, ist ganz und gar verloren. Sie haben Ihr Gedächtnis mit überlebten Systemen und verstaubten Namen beschwert. Allmächtiger Gott, in welch verlassenem Lande haben Sie denn gelebt, dass Sie niemanden fanden, der Ihnen sagte, dass diese Fantasien, welchen Sie so gierig nachgelaufen sind, tausende Jahre alt sind und ebenso muffig wie überholt?« »Es ist mir unvorstellbar, in diesem aufgeklärten und wissenschaftlichen Zeitalter einen Schüler von Albertus Magnus und Paracelsus zu finden. Wie kann man solche Hirngespinste ernst nehmen? Mein lieber Herr, Sie müssen ganz von vorne anfangen.« Indem er das sagte, trat er zur Seite und schrieb eine Liste von verschiedenen Fachbüchern auf, die ich mir beschaffen sollte. Nachdem er erwähnt hatte, dass er beabsichtigte, Anfang der kommenden Woche eine Reihe Vorlesungen über Physik in ihren allgemeinen Beziehungen zur Natur zu halten, entließ er mich. Flüchtig bemerkte er noch, dass der Herr Waldmann, ein Kollege, in den Tagen, da er nicht las, Vorlesungen über Chemie halten würde. Ich ging nach Hause und war nicht zu enttäuscht, denn ich hatte schon lange diese Autoren, die der Professor so stark missbilligte, als unnütz betrachtet. Dennoch fühlte ich keine besondere Neigung zum Studium dieser Bücher, die ich nach seiner Meinung gelesen haben müsste. Herr Krempe war ein kleiner, dicker Mann, mit barscher Stimme und von abstoßendem Äußeren. Daher nahm mich die Gestalt des Lehrers nicht zugunsten seiner Lehre ein. Außerdem schienen mir die Anwendungen der modernen Physik zu gering. Es war ein Unterschied, ob die Meister der geheimen Wissenschaft Unsterblichkeit und Macht anstrebten. Solche Ziele waren bei aller Unzulänglichkeit der Mittel von großartigem Ausmaß. Nun hatte sich das Bild verändert, um nicht zu sagen, war zusammengeschrumpft. Der Ehrgeiz der Forscher schien sich auf die Beseitigung jener Traumbilder zu beschränken, auf denen mein Interesse für die Naturkunde hauptsächlich beruhte. Ich sollte Chimären von unermesslicher Großartigkeit eintauschen gegen die ernüchternde Wirklichkeit. Solche Überlegungen stellte ich während der ersten 2 oder 3 Tage an, die ich ganz einsam verbrachte. Aber als die folgende Woche begann, fiel mir Professor Krempes Wink über seine Vorlesungen ein. Und weil ich mich nicht entschließen konnte, hinzugehen und den kleinen eingebildeten Kerl anzuhören, wie er Urteile wie Bandstrahlen von seinem Katheder herunterschleuderte, erinnerte ich mich an das, was er von Professor Waldmann gesagt hatte, den ich noch nicht zu sehen bekommen hatte, da er außerhalb der Stadt gewesen war. Halb aus Neugier, halb aus Langeweile ging ich in den Vorlesungssaal, den Herr Waldmann kurz darauf betrat. Dieser Professor unterschied sich in seinem Äußeren ganz und gar von seinem Kollegen. Er schien etwa 50 Jahre alt zu sein. Sein Haar war noch ganz schwarz, nur seine Schläfen waren leicht ergraut. Er war von kleiner Gestalt, hielt sich aber sehr aufrecht und besaß die wohllautendste Stimme, die ich jemals gehört hatte. Er begann seine Vorlesung mit einer kurzen Geschichte der Chemie und der einzelnen von verschiedenen Wissenschaftlern erzielten Fortschritte, wobei er mit glühender Bewunderung die Namen der berühmtesten Entdecker nannte. Dann gab er einen Überblick über den gegenwärtigen Stand der Wissenschaft und erklärte viele ihrer Grundbegriffe. Nachdem er einige einleitende Experimente vorgeführt hatte, schloss er mit einer Lobrede über die moderne Chemie, deren Wortlaut ich nie vergessen werde. Die alten Lehrer dieser Wissenschaft, so sagte er, versprachen Unmögliches und brachten daher nichts zu Wege. Die modernen Meister versprechen sehr wenig. Sie wissen, dass Metalle nicht verwandelt werden können und dass das Lebenselixier ein Wunschtraum ist. Aber diese Forscher, deren Augen über dem Mikroskop oder Schmelztiegel ermüden und deren Hände nur dazu berufen scheinen, in Staub und Moder zu wühlen, haben bereits Wunder vollbracht. Sie dringen in die tiefsten Geheimnisse der Natur ein und zeigen, wie sie im Verborgenen wirkt. Sie steigen in den Äther hinauf, um den himmlischen Sphären ihre Geheimnisse abzulauschen. Sie haben des Blutes Kreislauf entdeckt und erkannt, welcher Natur die Luft ist, die wir atmen. Sie haben neue und fast unbegrenzte Kräfte erschlossen. Sie gebieten über Donner und Blitz. Sie bilden Erdbeben und Sintflut nach und fordern die unsichtbare Welt heraus mit ihren Schatten und Gespenstern. Sehr zufrieden mit dem Professor und der Vorlesung ging ich nach Hause. Die Begeisterung ließ mir keine Ruhe, und noch bevor es Abend wurde, stand ich vor der Tür von Professor Waldmann. Sein Benehmen im engen Kreis war noch liebenswürdiger, milder und anziehender als in der Öffentlichkeit. Denn während seines Vortrags drückte sein ganzes Wesen eine gewisse Würde aus, welche inmitten der seinen durch Charme, Güte und Geselligkeit ersetzt wurde. Er hörte aufmerksam dem kleinen Bericht über meine Studien zu und lächelte nur bei den Namen von Cornelius Agrippa und Paracelsus, aber ohne die Verachtung, die Professor Krempe dabei gezeigt hatte. Er sagte ganz sachlich, dass dies Männer seien, deren unermüdlichem Forschungstrieb und rastlosem Suchen die modernen Naturwissenschaftler die Grundlagen ihrer Kenntnisse verdankten. Sie hatten uns die Aufgaben erleichtert, den Tatsachen, zu deren Entdeckung sie zum größten Teil Anlass gegeben hatten, neue Namen zu geben, endgültig festzulegen und sie in den allgemeinen Zusammenhang einzuordnen. Wie verkehrt sie auch immer gerichtet seien, erwiesen die Irrtümer genialer Männer der Menschheit fast immer einen sicheren Nutzen. Ich hörte seiner Feststellung, die ohne irgendwelchen Dünkel und ohne Ziererei vorgebracht wurde, zu, und mit der Bemerkung, dass seine Vorlesung meine Vorurteile gegen die modernen Chemiker beseitigt habe, erbat ich gleichzeitig seinen Rat bezüglich der Bücher, die ich mir beschaffen sollte. »Ich bin glücklich«, sagte Professor Waldmann, »dass ich einen Schüler, vielleicht sogar einen Jünger, gewonnen habe, und wenn Ihr Fleiß Ihrer Tätigkeit entspricht, so zweifle ich keinen Augenblick an Ihrem Erfolg.« Die Chemie ist der Zweig der Naturwissenschaft, worin die größten Fortschritte gemacht worden sind und vielleicht noch gemacht werden. Aus diesem Grunde habe ich sie zu meinem besonderen Forschungsgebiet gewählt, habe aber gleichzeitig das Studium anderer Wissensgebiete keineswegs vernachlässigt. Der Mensch würde einen traurigen Chemiker abgeben, der seine Aufmerksamkeit nur diesem Gebiet des menschlichen Wissens widmen würde. Wenn Sie kein Schmelztiegelpfuscher werden wollen, sondern ein Forscher, der sich der Wissenschaft würdig zeigt, dann rate ich Ihnen, jeden Zweig der Naturwissenschaft einschließlich der Mathematik zu studieren. Er begleitete mich dann in sein Laboratorium und erklärte mir Wirkung und Gebrauch der verschiedenen Apparate. Dabei gab er mir Ratschläge, was ich anschaffen sollte, und versprach mir die Benutzung seiner eigenen Instrumente, wenn ich in der Wissenschaft weit genug vorgedrungen sein würde. Er überreichte mir schließlich die Bücherliste, worum ich ihn gebeten hatte, und ich verabschiedete mich. Auf diese Art endete ein für mich denkwürdiger Tag. Er sollte für mein zukünftiges Schicksal ausschlaggebend werden.